Mit einem Berliner Duo haben wir die Japan-Abteilung in dieser Sendung abgeschlossen. Nach mehrfachem Englischgesang von Japanern eben die Quarks auf Japanisch. Sprich Sängerin Jovanka von Wilsdorf mit einer japanischen Version ihres Liedes Wiederkommen. Auf dem CD-Blättchen steht Izuko Watanabe als Übersetzerin des deutschen Textes ins Japanische. Kikyo hieß es jetzt. Und wie sich das dann für japanische Ohren anhört, kann ich gar nicht beurteilen. Es klang auf jeden Fall nach Japan. Ob es auch richtig bzw. sinnvoll ausgesprochen war, gehen wir einfach mal davon aus. Bis zum Abschluss noch einmal eine ganz ausgefallene Variante einer fremden Sprache. Es ist mehr eine Art meditative Wiederholung zur Erlangung spiritueller Erleuchtung. Wenn ich Nina Hagen richtig verstehe, im alten Sanskrit singt sie He Shiva Shankara. Damit beenden wir den Reigen in fremden Sprachen. Sängern, Sängerinnen, die sich manchmal mehr schlecht als recht durch fremde Aussprachen hindurchgekämpft haben, manchmal aber auch ganz souverän damit umgegangen sind. So viel für heute. Ich heiße Günther Jansen, wünsche noch